Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Gerade haben wir im Gespräch mit Anna Wollner gehört, wie schnell die Vertriebswege in der Filmszene mittlerweile geworden sind. Gestern noch Kino, heute schon Streaming. Doch es geht auch anders, also länger. Vor 2 Jahren wurde der chinesische Animationsfilm Have a Nice Day im Wettbewerb der Berlinale gezeigt. Erst nächste Woche kommt der Film in unsere Kinos. Dabei ist das Werk wirklich eine ungewöhnliche Seherfahrung. Anke Lewicke kennt sich wie kaum jemand im aktuellen chinesischen Kino aus und ist bei mir im Studio. Ni hao. Hallo, hallo. Ja, es ist so toll, dass es noch so cinephile Verleiher gibt. Das ist hier der Nürnberger Verleih Grand. Und die können eben nicht mitbieten auf einem Festival. Die warten dann einfach auch mal 1 oder 2 Jahre, bis die Filme nicht mehr so viel kosten, dann nehmen sie die in den Verleih. Und mir ist aufgefallen, dass ich hier schon häufiger samstags über Filme aus deren Verleih geredet habe, weil sie gerne Regisseure nehmen, die wirklich mit ihren Bildern Politik machen. Also es sind keine Filme, wo es jetzt kein Botschaftskino, sondern es sind eben Filme wie die von Love Diaz, der philippinische Regisseur, der mit seinen tiefen, scharfen Bildern dann doch immer die Geschichte seines Landes reflektiert. Oder letztes Jahr war es Sama von Lucrezia Martel, ein total abgefahrener Film darüber, was eigentlich es heißt, wenn man andere Menschen kolonialisiert, was es mit einem selbst macht. Und jetzt eben dieser chinesische Film. Es muss ein Liebesprojekt sein für uns Cinephile. Natürlich toll, dass so ein Verleih auch das Risiko, das finanzielle Risiko eingeht, Filme in den Verleih zu nehmen und nach Deutschland zu bringen, die eben nicht 1 Million Leute ins Kino locken wollen. Lass uns trotzdem doch ein bisschen über Have a Nice Day sprechen, der wirklich außergewöhnlich ist. Und lass uns doch mal beim Genre bleiben. Animationsfilme aus Asien. Da denkt man vielleicht im ersten Moment vor allem aus Anime-Spaß aus Japan, aber Have a Nice Day könnte davon nicht weiter entfernt sein. Ja, der ist sehr grafisch und geradlinig gezeichnet, hat auch was Realistisches und gleichzeitig ist es aber eigentlich, würde ich mal vom Genre sagen, ein Film noir, auch eine schwarze Komödie. Und als ich den Film gesehen habe, musste ich unheimlich viel an die Coens denken, weil da geht es ja auch immer darum, was tut man sich alles an, was tun sich Menschen für eine Tasche voller Geld an. Und genauso geht es hier. Man hat hier diese Tasche voller Geld, die wird im Verlauf des Films mehrmals Besitzer und Besitzerin wechseln und das geht ziemlich blutig dabei zur Sache. Und gleichzeitig mit jedem Besitzerwechsel kriegt man einfach so einen Querschnitt durch die chinesische Gesellschaft mit. Also da gibt es die Gangster, also den Gangsterboss, der immer über Konfuzius reflektiert. Da gibt es den müden Auftragskiller. Da fragt man sich auf einmal, warum ist der eigentlich so müde? Gab es auch schon früher Auftragskiller in China? Dann Menschen, die vom Überlebenskampf gezeichnet sind, die sich auch endlich was gönnen wollen. Also das ist ein sehr lakonischer Reigen, wo es einmal um die Raffgier des Menschen an sich gibt, die ja auch geht, die ja auch was Zeitloses hat. Gleichzeitig geht es aber auch um, wie diese Raffgier auf eine Gesellschaft trifft, die so vom äußeren Erscheinungsbild natürlich im Umbruch ist, wo man aber mitbekommt, auch wenn nicht mehr Biografien so von der Wiege bis zur Barre geregelt werden, spürt man, eigentlich sind diese Menschen doch alle Marionetten noch von einem System. Wie würdest du denn den Animationsstil beschreiben? Weil manchmal will man Bilder auch anhalten, weil so viel los ist. Das ist übrigens so ein Animationsfilm. Das hat wenig mit dieser Glätte von Pixar zu tun, die wir vielleicht gewöhnt sind aus dem Animationskino. Ja, ich musste unheimlich viel so an realistische Fotografie denken. Und dann denkt man, ach, das ist immer wie so ein Ausschnitt aus dem Leben, also so ein Schnappschuss. Aber dann spürt man auf einmal, dass doch sehr viel auf Details geachtet wurde. Und dadurch kriegt der Film auch eine unheimliche Sinnlichkeit. Also wenn man dann essen geht in dem Film, dann dampft die Suppe eben auch. Aber man sitzt dann wirklich in einem chinesischen Restaurant und der ganze Alltag ist präsent. Es gibt auch eine Marktszene, wo man sich mitten auf diesen Alltag braucht. Und es funktioniert aber eben auch unheimlich schön auf dieser Film-Noir-Ebene, weil man da natürlich dann auch so mit diesen Großaufnahmen spielen kann, mit einem Messer und dem Blut und solche Sachen. Und dadurch, dass das eben in das Comichafte dann gezogen wird, kriegt man auch nochmal einen anderen Eindruck von der Gewalt. Also da hat der Film auch, ja, ich kann es nicht sagen, in seiner Zurückgenommenheit hat er da auch was sehr Pralles, wenn ich das so sagen darf. Vor allem auch, weil die Tonspur so effizient ist. Die ist ja manchmal lebendiger und schneller als die Bilder, die, wie du schon beschrieben hast, sehr fotografisch gedacht sind. Was ist das eigentlich für ein China, das wir dort erzählt bekommen bei diesem Krimi-Film-Noir-Plot, wo letztendlich alle nur dem Geld hinterherjagen? Ja, ich finde, das macht er eben alles auch auf der visuellen Ebene, weil im Grunde ist es ja so, dass eigentlich nur so, was die Menschen machen, bewegt wird, aber die Hintergründe sind eigentlich still. Und das finde ich ganz interessant. Also du siehst diese vielen Autos, du siehst diese Häuser, die gebaut werden, die Kräne, aber die Kräne bewegen sich gar nicht. Und du weißt natürlich, irgendjemand fährt die Autos, irgendwann wird in diese Häuser ziehen, aber irgendwas steht auch trotzdem still. Das ist so ein bisschen wie, wenn man in einem Traum nicht vorwärts kommt. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Umschreibung. Also das äußere Erscheinungsbild ändert sich, ist im Wandel, aber was heißt das eigentlich für den einzelnen Menschen? Kommt er wirklich vorwärts? Und wenn man dann diese Raffgier sieht, dann geht es ja doch einfach nur noch so, ja, Hauptsache man hat diese materiellen Werte. Das ist also eigentlich schon ganz bitter und dadurch, dass alles so stillsteht, wird der Mensch ja auch auf sich zurückgeworfen. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Aber ist das schon direkte Kritik am chinesischen Kapitalismussystem, was ja alles andere als normal ist in China für einen Künstler, wenn man das schon so direkt äußern kann? Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Ich meine, ich finde das auch ganz interessant, dieser Turbokapitalismus. Und ich meine, wie lange haben die Kohns? Und ich meine, wie lange ist Amerika ein kapitalistisches System? Wie lange gibt es die Kohns? Also natürlich sind so Regisseure sicher auch mit dieser Art von amerikanischem Kino groß geworden. Aber sie schaffen es einfach eben, diese Methoden, diese Genre-Methoden zu nehmen und wie so ein Vergrößerungsglas für ihre Gesellschaft zu nehmen. Nur ist die Kunstfreiheit, die Verständnis von Kunstfreiheit in China eine andere. Wir müssen dahingehend über Zensur sprechen. Auf der Berlinale, die uns jetzt erwartet, gibt es wieder eine sehr starke chinesische Präsenz mit Filmen, die wahrscheinlich nicht immer den Zensoren genehm sein sollten. Ja, das ist ganz interessant. Vor 2 Jahren, als der Film Have a Nice Day lief, gab es noch nicht das neue Zensurgesetz. Mittlerweile ist es so, alle Filme, die auf Festivals gezeigt werden, müssen durch die Zensur. Die bekommen dann einen Stempel. Haben sie diesen Stempel nicht, dann müssen die Filmemacher und Filmemacherinnen, auch die Produzenten, alle Beteiligten mit Berufsverbot rechnen, mit hohen Gefängnisstrafen. Der Film musste das noch nicht, aber 4 oder 5 Wochen später war er im März auf einem französischen Animationsfestival eingeladen. Da hätte er den Stempel schon für gebraucht, da hatte er ihn noch nicht und deshalb musste der Film zurückgezogen werden. Ein Geheimtipp auf der Berlinale vor 2 Jahren. Jetzt kommt der chinesische Animationsfilm Have a Nice Day zu uns in die Kinos am Donnerstag, pünktlich zur Eröffnung der diesjährigen Berliner Filmfestspiele. Anke Lewicke war im Studio. Vielen Dank. Tschüss.